Das Mädchen von Brakel. Es ging einmal ein Mädchen von Brakel nach der Sankt-Annen-Kapelle unterhalb der Hinnenburg. Und weil es gerne einen Mann haben wollte und auch meinte, es wäre sonst niemand in der Kapelle, so sang es: »O heilige Sankt-Anne, verhilf mir doch zu einem Manne. Du kennst ihn ja wohl. Er wohnt vorm Suttmatore, hat gelbe Haare. Du kennst ihn ja wohl.« Der Küster stand aber hinter dem Altar und hörte das. Da rief er mit seiner krächzenden Stimme: »Du kriegst ihn nicht, du kriegst ihn nicht!« Das Mädchen aber meinte, das Marienkindchen, das bei der Mutter Anne steht, hätte ihm das zugerufen. Da wurde es böse und rief: »Papala, papp, dummes Kind, halt den Schnabel und lass die Mutter reden!«